Über die revolutionäre Tätigkeit vom verehrten Genossen Kim Jong-un wurde jüngst in vielen Ländern berichtet. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die amerikanische UPI, die japanische Kyodo, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepages Guzigang Bovang und Fan Chiwang in China und die Internet-Homepage des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Kim Jong-un eine Abteilung unter der 1344. Truppe der koreanischen Volksarmee inspiziert hatte. Die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baek-Dosan brachten die Nachricht darüber, dass er das der 525. Truppe der koreanischen Volksarmee direkt unterstellte Sonderoperationsbataillon inspiziert hatte. Die indische Zeitung Wall's Mirror vom 1. bis zum 15. November teilte mit, dass Marschall Kim Jong-un die neu gebaute Seifenfabrik Ryongak-san besucht hatte.